Kapital und Interessen, meine Schulden groß und klein, müssen einst verrechnet sein. Kapital und Interessen, Kapital und Interessen, meine Schulden groß und klein, müssen einst verrechnet sein. Als mit Stahl und Diamantstein.